Thank you.

die ihrem Wesen nach Nationalsozialisten waren. Die Bewegung zog damals im ganzen großdeutschen Raume alles an sich, was gleichen Geistes war, ohne dass die Einzelnen einander kannten, nur getrieben durch ein unbestimmtes und unerklärliches, hinter dem die schicksalsgestaltende Kraft des werdenden neuen Deutschlands stand. Klausner trat 1922 bereits der NSDAP bei. Er ging als Nationalsozialist den Weg so vieler Gefolgsmänner des Führers, die sich mit Leib und Seele Adolf Hitler hingaben, seiner Idee, dem großen Ziele. Der Major Klausner wurde aus dem österreichischen Bundesheer ausgeschieden und mit der Familie der Not ausgesetzt, nur weil er Nationalsozialist war und blieb. Ostentativ hatte sich dieser aktive Offizier in einem besonders bedeutenden Augenblick für die Bewegung in den Gemeinderat Klagenfurt berufen lassen. Der schwer Kriegsverletzte erlitt alle Verfolgungen, die damals Nationalsozialisten erlitten. Er wurde gejagt und gehetzt. Er musste in die Gefängnisse der Systemregierung. Je schlimmer die Verfolgung wurde, desto verbissener wurde sein Einsatz. Es lag nicht in seiner Art, im Vordergrund zu stehen, an die Führung zu drängen oder Geltung zu heischen. Und dennoch war er zum Führer geboren. Sein Führen hieß Vorbild sein. Für den Nationalsozialismus und damit für Großdeutschland hat er alles gegeben. Doch alle Opfer waren für ihn Selbstverständlichkeit. Als im nervenzerreißenden Kampf der illegalen Zeit neben all den tapferen Kämpfern, die durchhielten, auch manch einer die Kraft zum Durchhalten verlor, als mancher wankte, mancher zweifelte und zauderte, da war dieser stille Mann des geraden Weges, des unbeirrbaren Glaubens, des unbestechlichen Instinktes, dieser Mann mit dem gütigen Soldatenherzen, ein ruhender Pol der Zuversicht, der Hoffnung und der Siegesgewissheit. Es war nur folgerichtig, dass er schließlich die illegale Arbeit leitete. Und in den getarnten Veranstaltungen von damals saß er mitten unter seinen Leuten und allein seine Gegenwart gab ihnen Ruhe und stärkte den Glauben. Und dann kamen sie, die Männer und die Frauen, klagten ihm die Sorgen und er drückte ihnen die Hand und fand stets Worte der Ermunterung für sie. Er bildete einen starken, Vertrauen ausstrahlenden Mittelpunkt, dem die Bewegung der Ostmark unendlich viel verdankt. Er war einer der ganz aufrechten, unerschütterlichen, unbeugsamen, in jeder Lage Vorbild, anspruchslos, untadelig bis zum Letzten, die Pflicht und den Erfolg stets höher stellend als die eigene Person. Ein würdiger Sohn seiner stolzen und herben Heimat. Gerade in dieser schwersten Zeit der Unterdrückung des Nationalsozialismus, da zeigt sich eine Seite an Klausners Wesen, die so unendlich viele in den Strafanstalten und Gefängnissen, aber auch so viele andere in Elend, Hunger und Not daheim getröstet hat und wieder aufgerichtet. Sein gütiger und herzenswarmer männlicher Humor. Ein Humor, der aus dem Glauben kam und ein Humor, der Glauben gab. Ein Humor, der über das Elend des Augenblicks, über die Not der Stunde der über Hunger und Verzweiflung hinwegführte in das visionäre Bild einer Zukunft, die für ihn so sicher kommen musste, wie der Morgen folgt auf den Tag. Hubert Klausner hat seinen deutschen Landsleuten in den Zeiten der Not Glück gegeben. Die Machtergreifung in Österreich, sie war auch für ihn die Krönung des irdischen Lebens. Mit der Frau, die ihm in den Jahren des schweren politischen Kampfes treu und aufopfernd zur Seite stand, der die buchstäblich mit ihrer Hände Arbeit, materielle Not fernhalten half, mit dieser Frau hatte die großen Tage der deutschen Ostmark geschaut, die Tage der Heimkehr ins Reich. Mein Führer, Sie haben einst, als einer Ihrer alten Gauleiter hinschied, das Wort gesprochen: Ich will, dass die Namen der ersten Apostel der Bewegung eingehen in die Ewigkeit der deutschen Geschichte. Das ist der Dank für Ihre Treue, das haben Sie verdient. Unter diesen Namen, die in die Ewigkeit der deutschen Geschichte eingehen, wird der Name Hubert Klausner mit oben anstehen. Wir, Ihre Gefolgsleute, mein Führer, wissen, wie sehr der Tod eines Ihrer Getreuen Sie schmerzt. Wir fühlen mit Ihnen und wir trauern mit Ihnen. Wir trauern mit Ihnen um den ersten Gauleiter Ihrer ostmärkischen Heimat, der von uns gehen muss. Die Trauer aber wird verschönt durch den Trost, dass es ihm vergönnt war, noch die Erfüllung seines Hoffens, Wünschens und Kämpfens zu erleben, dass er starb, nachdem Großdeutschland geboren wurde. Für deines Volkes Größe hast du gelebt, für deines Volkes Glück hast du in nimmer müder, stiller Arbeit und im steten Einsatz deiner ganzen Persönlichkeit gekämpft. In den Herzen der Männer und Frauen und der Jugend deiner Heimat steht dein Denkmal. Den Dank deines Führers hast du dir errungen. Das Ehren der Erinnerung künftiger deutscher Generationen, die die Geburt des Großdeutschen Reiches als entscheidenden Markstein deutscher Geschichte feiern werden, ist der Lohn deines Lebens. Die Fahnen und Standarten des siegreichen Nationalsozialismus geleiten dich auf deinen Gang in die Ewigkeit deutscher Geschichte. Deine Kampfgenossen, an der Spitze dein Führer, grüßen dich, Hubert Klausner. Thank you. Am 1. Mai 1941, wenige Tage vor seinem Flug nach England, hielt Rudolf Hess eine große Rede vor der Belegschaft der Messerschmitt-Werke in Augsburg. Für ihn gab es keinen Zweifel an dem siegreichen Ausgang des Krieges für das Reich. Den Engländern führte er die aussichtslose politische und militärische Lage ihres Empires vor Augen. Hatte er den Grund seiner Mission, zu der er wenige Tage später starten sollte, damit schon andeuten wollen? Wenn bereits bis heute, zum Ende des vierten Leistungskampfes der deutschen Betriebe, so viele deutsche Musterbetriebe mit der goldenen Fahne ausgezeichnet werden konnten, so ist es der vorbildliche Einsatz der Persönlichkeit für die Idee des nationalsozialistischen Betriebes und der nationalsozialistischen Betriebsgemeinschaft, der diesen Erfolg errang. Es ist hier wie überall die starke Einzelpersönlichkeit, die das Vorbild gibt und ihre Umgebung mit sich reißt. Wir dürfen nie vergessen, dass nicht die Organisation oder die Organisationsform, nicht der sachliche Begriff des Unternehmens oder des Betriebes das Entscheidende ist. Entscheidend ist der Mensch, entscheidend ist die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit des Betriebsführers und die Persönlichkeit des Arbeiters. Nicht die Organisation schafft die Persönlichkeit, sondern die Persönlichkeit schafft die Organisation. Die Persönlichkeit schafft sich die schöpferische und zugleich leistungsfähige Form des organisatorischen Rahmens für ihre Entfaltung. Für solche hervorragende Männer der Wirtschaft hat der Führer die Auszeichnung Pionier der Arbeit und dazu das Ehrenzeichen in Gold gestiftet. Diese Auszeichnung wurde im vergangenen Jahr erstmals an den Betriebsführer des nationalsozialistischen Musterbetriebes Friedrich Krupp AG, an den Parteigenossen von Krupp und Bohlen-Halbach verliehen. Sie soll in Zukunft jeweils am Nationalfeiertag des deutschen Volkes feierlich verkündet werden. Und mit besonderer Freude kann ich heute drei Parteigenossen die Ernennung zu Pionieren der Arbeit übermitteln. Parteigenossen, die mit ihren hervorragenden Leistungen zugleich in besonders enger Verbundenheit zum Kampf des nationalsozialistischen Deutschland stehen. Mit Wirkung vom heutigen Tage hat der Führer zu Pionieren der Arbeit ernannt den Reichsleiter für die Presse, Parteigenossen Max Ammann. Den Reichspostminister, Parteigenossen Dr. Wilhelm Ohnesorge. Und den Parteigenossen Professor Dr. Willi Messerschmidt. Aufgrund meiner eigenen Erinnerungen ist die heutige Feierstunde hier im großen Messerschmitt-Werk zu Augsburg eine besonders schöne für mich. Denn ich kenne ja dieses Werk aus einer Zeit, da der ganze Betrieb sich aus ein paar Bauten zusammensetzte, die man heute zwischen den Riesenhallen hier gewissermaßen mit der Lupe suchen muss. Gerne erinnere ich mich an die Zeiten, da ich hier mit meinem Messerschmitt-Sportvogel oft und oft landete. Damals kannte ich hier fast jeden Arbeiter von Angesicht und wohl jeder Arbeiter, der mit den Sportmaschinen zu tun hatte, kannte mich. Heute sind aus den Bararbeitern Tausende und Abertausende geworden. Und so erfüllt es mich heute mit besonderer Bewegung, die Auszeichnung der deutschen Musterbetriebe gerade von dieser Stätte aus vorzunehmen. Mit meinem Glückwunsch an die Pioniere der Arbeit verbinde ich zugleich meine Glückwünsche an die mit der goldenen Fahne ausgezeichneten Betriebe. Ich rufe sie auf zu neuer Tat und verkünde hiermit namens des Führers den Beginn des 5. Leistungswettkampfes der deutschen Betriebe für das Jahr 1941-42. Ich bin überzeugt, dass auch bis zum nächsten 1. Mai die Erfolge dieses Leistungskampfes nicht geringer sein werden. Wir gehen der militärischen Entscheidung entgegen und für sie vollbringt auch die deutsche Wirtschaft ihre Höchstleistungen. Ich weiß es. Als ich heute vor einem Jahr in der Hochburg der deutschen Rüstungsindustrie in Essen sprach, da erlebte das deutsche Volk einen Zeitabschnitt besonders dramatischen Inhalts seiner Geschichte. Damals fiel die Entscheidung in Norwegen. In höchstem Einsatz standen Soldaten der deutschen Kriegsmarine, des Heeres und der Luftwaffe im Kampf um diesen Kriegsschauplatz Europas. Damals wurde der Engländer endgültig aus Norwegen verdrängt. Und zugleich wurde damals eines der größten Ruhmesblätter deutscher Geschichte geschrieben. Die Besetzung Norwegens und damit die Sicherung der deutschen Heimat vor den beabsichtigten Luft- und Seeangriffen des Engländers von nördlicher Basis her war der Auftakt für den folgenden Kampf im Westen, dessen Beginn sich in wenigen Tagen jährt. Im Verlaufe des Siegeszuges im Westen wurde nicht nur eine Armee zerschlagen, die vielen damals als die stärkste, bestens gerüstete und vorbildlich ausgebildete Armee der Welt erschien, sondern wurde zugleich der stärkste Degen der Seemacht England auf dem Kontinent zerbrochen. Und es wurde eine Festungslinie überrannt, die einst nicht nur den Franzosen als einer Nation traditionell guten Festungsbaus, sondern der gesamten westlich-demokratischen Welt unüberwindlich schien. Mit der militärischen Vernichtung dieser Linie war mehr erreicht als der Durchbruch durch das größte und stärkste Festungswerk der Welt. Es war damit die Kraftlinie Europas, um die bis vor wenigen Jahren die europäische Politik machtmäßig gekreist hatte, verschwunden. Das neue Europa begann nun auch äußerlich sichtbar zu entstehen. Ein Europa, dessen Gesicht und dessen innere Kraftlinien sich bis zum heutigen Tag von Monat zu Monat nach den unvergänglichen Ruhmestaten deutschen Soldatentums im vergangenen Jahr stehen das deutsche Volk und im Kriege verbündete italienische Nation in diesen Tagen abermals am Abschluss einer gewaltigen militärischen Handlung, die den großen Krieg des englischen Empires gegen Europa seiner Entscheidung wesentlich näher gebracht hat. Aus berufenem Munde wird das deutsche Volk, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, erfahren, was auf diesem neuen Kriegsschauplatz unter neuen gewaltigen Schwierigkeiten das deutsche Heer, die deutsche Luftwaffe und zu ihrem Teil die deutsche Marine erneut geleistet haben. Wir Deutsche sind unendlich stolz auf die gigantischen Leistungen unserer Soldaten. Und größer noch als unser Stolz ist unsere Dankbarkeit und unsere Ehrfurcht. Unsere Ehrfurcht vor den Opfern, die den Sieg ermöglichten. Wie im vergangenen Jahr der Engländer, damals noch im Verein mit seinem französischen Bundesgenossen, aus Norwegen vertrieben wurde, so muss er heute gemeinsam mit den Soldaten seiner australischen und neuseeländischen Hilfsvölker Europas Boden nach Südosten verlassen. Zwei neue Völker hat England ins Unglück gestürzt, ohne etwas für sich dabei zu erreichen. Wohl aber hat es eines erreicht. Es hat Europa endgültig verloren. Das Dünkirchen der Engländer in Griechenland bedeutet eine endgültige und symbolische Handlung in Europas Geschichte. Das englische Spiel gegenseitiger Verhetzung der europäischen Völker zur Aufrechterhaltung eines sogenannten Gleichgewichts der Kräfte ist ausgespielt. Wo der englische Soldat oder die Hilfsvölker des Engländers verschwinden, da erscheint mit dem deutschen Soldaten zugleich, und zwar gerade im Soldatentum selbst wunderbar symbolisiert, der Geist der neuen Ordnung Europas. Dieser Geist mag vielleicht dem alten Politiker der eroberten und besetzten Länder fremd und unverständlich sein. Der Arbeiter, der Bauer, der Soldat, auch in diesen uns fremden Völkern, der versteht ihn besser als den politischen Führern der angelsächsischen Demokratien lieb ist. Aus der Not, die England über Europa brachte, wird im siegreichen Endkampf des verbündeten deutschen und italienischen Volkes eine neuere, bessere Gemeinschaft der europäischen Völker erwachsen. Eine Gemeinschaft, in der jüdisch-demokratisch englischer Geist keine Heimat mehr hat. Nachdem einst schon die Tschechoslowakei aus dem englischen Kräftefeld ausgeschieden war, hat England die militärische und wirtschaftliche Kraft von 7 europäischen Ländern aufgeboten, um mit deren Hilfe Deutschland mit möglichst geringem eigenen Einsatz zu vernichten.

Rudolf Hess ist der einzige Angeklagte, der vom Internationalen Militärtribunal in Nürnberg nur wegen der Teilnahme an der Vorbereitung eines Angriffskrieges verurteilt wurde. Er wurde von der Anklage freigesprochen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hat es keinen Satz des Völkerrechts gegeben, nachdem ein Staatsoberhaupt, ein Minister oder ein Befehlshaber der Streitkräfte wegen der Teilnahme an der Vorbereitung eines Angriffskrieges persönlich und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden konnte. Die Verteidigung hat deshalb bereits zu Beginn des Prozesses vor dem IMT in Nürnberg den Antrag gestellt, der Gerichtshof möge von international anerkannten Völkerrechtsgelehrten Gutachten über die rechtliche Grundlage dieses auf dem Statut des Gerichtshofes beruhenden Prozesses einholen. Tatsächlich gibt es auch heute noch keinen Rechtssatz dieses Inhalts. Alle Versuche im Rahmen der Vereinten Nationen zu einer Kodifizierung des Nürnberger Grundsätze zu gelangen, sind am Widerstand der Großmächte gescheitert. Seit der Verkündung des Urteils des IMT in Nürnberg am 1. Oktober 1946 hat man auch nicht im Entferntesten daran gedacht, die Verantwortlichen für die Kriege, die in den letzten 30 Jahren geführt wurden, vor ein Gericht zu stellen. Das Urteil des IMT gegen Rudolf Hess entbehrt daher jeder Rechtsgrundlage. Ja.